Warum jetzt hier der Bauwagen steht, das weiß ich nicht. Und man sieht eben hier in diesem Bereich die Anforstung oder Anpflanzung auch und die, dass hier der Niederfürdebach durchgeleitet wird. Und regnet es mal etwas mehr, ist ja auch wesentlich mehr Wasser vorhanden. Und gerade im Frühjahr ist das schon mittlerweile auch eine ganz interessante Gegend geworden hier. Ja, genau, das habe ich auch gedacht, als ich hier war. Ich muss noch mal im Frühling wiederkommen. Ja. Da haben die Tiere hier mehr zu sagen. Ja, die sind jetzt alle weg. Das sind Aue, ne? Ja. Das ist eine richtige Aue. Gut. Ja, jetzt hört man über das Dröhnen der Autobahn nicht so viel drüber hinaus. Ja, das ist, da wird uns immer deutlich gemacht, dass wir doch am östlichen Rand des Ruhrgebiets liegen mit der Autobahn. Und schon als wir hinzogen, habe ich immer gedacht, die Autobahn zerschneidet dieses Gebiet. Das ist eigentlich, wenn man mal etwas erhöht steht, ein wunderbar zusammenhängendes Gebiet. Dieser Bereich hier, der sich hochzieht oben zur Unnaher Straße, in Böen ist noch sehr reich gegliedert oder war reich gegliedert durch kleine Gräben, die ja für die Entwässerung erforderlich waren, durch Baumreihen, durch Hecken, also eigentlich noch eine sehr lebendige Landschaft. Und das war auch etwas, das wurde uns damals von der, heute heißt es anders, Landesanstalt für Ökologie, Boden und Forsten bestätigt, die dieses Gebiet zur weiteren Entwicklung gedacht hatten, eigentlich eher noch mehr in Richtung natürlicher Bewirtschaftung, vielleicht mehr Anpflanzung, Ausweitung der Grabenbereiche. Das hatten die eigentlich in ihrem Programm vorgesehen als Landesbehörde, aber durchgesetzt hat sich eben das Anliegen der Gemeinde, der Kommune, hier ein Industriegebiet zu errichten. Ja. Okay, dann da oben kommst du nicht durch, ne?